Christ mein Glaube mit Gewalt sein segenreiches Angesicht, denn dieser Trost ist doch der beste. Er ist allein mein Aufenthalt. Drum fasst mein Glaube mit Gewalt sein segenreiches Angesicht, denn dieser Trost ist doch der beste. Ich halte meinen Jesum fest, denn dieser Trost ist doch der beste. Jesum feste.